Vielleicht bin ich gestorben längst. Es sind vielleicht nur Spukgestalten, die verwaffnen, die des Nacht im Himmel und den Mond halten. Thank you.